Abschnitt 49 von Der feurige Busch von Paul Zech. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Regnerischer Tag. Du graue Trauermelodie der Erde, durch unseren Tag gesungen vom Verfall. Wie weit ist schon der Tag, aus dem ein helles Werde aufglühte und als Sonne stand im All? Wohin ist das Verbrüdernde entschwunden, die runde Einheit und des Blutes Jubelrot, der tröstliche Verband um tiefe Wunden und der verheißene Erlöser aus der Not? Es kamen viele, die sich warm in unsere Arme einhängten und mit Munden voll Gesang durch Straßen stürmten und die bärtigen Gendarme von gestern schallend zwangen in den Überschwang. Es war ein Taumel, doch kein Auferbauen. Es war ein Rausch, doch kein Ermannen zum Geschick. Kein Schreitender will mehr dem Schritt des andern trauen, und böse Brauen wachsen wider jedem Blick. Wir fangen an, so schwer auf uns zu lasten, wie in den Gräben einstmals vor dem Feind, da wilde Kugeln wild nach unseren Kehlen fassten und alle Herzen stille standen wie versteint. Wir fangen an, uns schon so heiß zu hassen, wie wir die Quäle hassten, die jetzt tot am Boden liegen zwischen Schädelmassen, die sie uns boten, wo wir schrien um Brot. Wir fangen wieder an, Vergangenem nachzujagen und fühlen uns so angstallein und auf den Schultern eine tote Stunde tragen, die hätte lauter Glanz und Gnade sollen sein. O graue Trauermelodie der Erde, durch unseren Tag gesungen vom Verfall, wie weit ist schon der Tag, an dem ein helles Werde aufglühte und als Sonne stand im All. Ende von Regnerischer Tag.